Ja, ich danke ganz herzlich für die Einladung und freue mich, dass so viele gekommen sind. Ich hatte hier eine etwas beschwerliche Anreise der Deutschen Bahn zum Dank und ich hoffe, das schlägt nicht allzu sehr auf den Vortrag durch. Ich habe ja zur Not auch noch was zur Entspannung. Ja, das Thema Feminismus, Kritik des Sexismus, Kritik der Geschlechterverhältnisse ist ja in vielen Kontexten, ruft es ein gewisses Gefühl eher von Peinlichkeit hervor, von Spott, wird als etwas angesehen, also was, und zwar nicht nur durchaus bei reaktionären Knochen, sondern auch bei ganz sympathischen Leuten, als irgendwie eher überholt, ein bisschen unangenehm, ein bisschen lächerlich, etc. Zum Teil sind das natürlich die recht alten Abwehrreaktionen, weil das Thema Geschlechterverhältnisse natürlich immer schon von den entsprechenden Leuten für peinlich, überholt und unbedeutend gehalten wurde. Zum Teil aber verweist das ja auch auf ein reales Problem. In gewisser Hinsicht war ja kaum eine Bewegung, eine soziale Bewegung, so erfolgreich wie die neue Frauenbewegung oder überhaupt, wenn man noch etwas historisch weiter zurückgehen will, die verschiedenen Frauenbewegungen überhaupt seit Olympe de Gouges und Mary Wollstonecraft. Was jeweils als Verhältnisse vorgefunden wurde und in denen so etwas wie eben Sexismus, Geschlechterunterdrückung und wie man genau das Verhältnis auch mal bezeichnen möchte, als evident erscheint, das heißt das, was es in den 50ern und 60ern hierzulande eben noch gab, die Verfügungsgewalt des Mannes über die Frau in Hinsicht auf Berufswahl, auf ihr Einkommen, überhaupt der vorgezeichnete Lebensweg, den zum Beispiel also meine Mutter, die Jahrgang 1950 aus dem Dorf kommt, hatte es wahnsinnig schwer, noch auf ein Gymnasium zu kommen, weil natürlich so das Übliche war damals, wenn es nicht eine besonders außergewöhnliche Familie war, sich erstmal vorzustellen, dass der Weg einer Frau in Küche, Kinder und höchstens mal so typisch weibliche Tätigkeiten wie Krankenschwester oder so etwas sein könnte, aber keinesfalls eine akademische Karriere oder ähnliches. Was in den 50er, 60er Jahren weiterhin natürlich noch völlig üblich war, die Diskriminierung derer, die aus der Rolle fallen, das heißt unverheiratete Mütter, die rechtliche Gleichstellung von also Kindern unverheirateter Eltern war ja ein Produkt der sozialliberalen Regierung, aber auch andere, die Frauen, die als zum Beispiel HWG mit häufig wechselndem Geschlechtsverkehr von den Nazis in Konzentrationslager gesperrt wurden oder in sogenannte Arbeitshäuser, fand man eben in den 60er Jahren immer noch in den entsprechenden, nur etwas kaum umgewandelten Institutionen vergraben. Und Herrenwitz und Vorstellung von Kavaliersdelikt waren ja eben noch verbreitet. Auch in der Linken dauerte es ja eine gewisse Zeit, bis bestimmte Einsichten durchgesetzt werden konnten und man nicht mehr so von oben herab von Nebenwidersprüchen reden konnte und freie Liebe vor allem als das Zitat aus der Kommune 1, das Zureiten von Frauen für die Männergruppe verstehen konnte. Wenn man noch weiter zurückgehen möchte, also in die Zeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts, hatten wir kein Wahl, gab es kein Wahlrecht für Frauen, gab es tatsächlich auch formell keine Zulassung zu diversen Bildungszweigen und Berufszweigen, gab es die Debatten, ob die Frau wirklich biologisch überhaupt als ganzer Mann zu Mensch zu gelten hat, also wie der Mann, oder nicht doch minder bemittelt sei. Und ich habe noch gerade in der Vorbereitung die schöne Anekdote gefunden, dass noch 1880 im British Medical Journal verhandelt wurde, ob ein Schinken schlecht werden kann, wenn eine menstruierende Frau ihn berührt. Das alles sind natürlich Verhältnisse, die heute tatsächlich kaum mehr vorstellbar sind und wirklich zum Teil eben nur noch zu Anekdoten taugen. Eine Es gibt eine Frau als Bundeskanzlerin, ohne dass das eine Riesensensation gewesen wäre, genauso wie es Frauen in anderen Machtpositionen gibt. Es gibt an den Schulen regelmäßig Girls' Day und die verschiedensten Formen von Empowerment für Mädchen, die traditionelle Männerberufe, sogenannte, ergreifen möchten. Es gibt eigentlich in fast jedem Film oder kulturindustriellen Produkt die obligate starke Frau. Es gibt eine sexuelle Freizügigkeit, von der halt Menschen in den 50er und 60er Jahren nur träumen konnten, die auch nicht automatisch zum Nachteil von Frauen ausfällt, nicht zuletzt dank eines liberalisierten Abtreibungsrechts. Und Gestalten wie Eva Herrmann sorgen dann eben tatsächlich im Allgemeinen vor allem für Aufschrei oder Kopfschütteln. Selbst im Fußball, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, gab es ja dann Statistiken, dass bei den Public Viewings nicht mehr wie einstmals die letzte Männerdomäne sich traf, wo die Frauen keinen Zutritt hatten, sondern ganz im Gegenteil, mehr als 50% der Fans weiblich waren. Nun ist gleichzeitig aber auch wiederum immer noch relativ evident, dass nicht alles gut wäre. Es braucht nur einen Blick auf den Tellerrand, ob es nun um Länder wie den Iran geht, ja auch eben erwähnt in der Ankündigung, aber auch diverse afrikanische Staaten, Uganda, Nigeria, wo sich die traditionellen Verhältnisse mit islamischen oder christlichen Missionartätigkeiten verbinden, zu einer Terrorherrschaft über den Frauenkörper. Man kann auch auf bestimmte Milieus hier blicken, auf Parallelgesellschaften, zum Beispiel in der bayerischen oder niedersächsischen Provinz, aber auch eben auf Zahlen zum Frauenlohn, der ja immer noch für vergleichbare Tätigkeiten, ich weiß nicht wie viel Prozent, aber ungefähr 30% unter dem durchschnittlichen männlichen liegt. Und schließlich auf Phänomene, die gerne unter dem Namen Backlash zusammengefasst werden, von dem ich nicht weiß, wie glücklich er ist, aber der zumindest ja erstmal verstanden wird. Wer also zum Beispiel trotz der obligaten starken Frauen sich so die durchschnittlichen Sitcoms anguckt, die amerikanischen oder noch schlimmer die deutschen, findet ja doch, dass die meisten immer so um die ganz traditionellen Geschlechterprobleme gehen, dass die Frauen, die gerne einen romantischen Abend haben möchten und die Jungs, die doch lieber Bier trinken und Fußball gucken wollen und was für ulkige Situationen sich daraus ergeben können. Und in bestimmter Hinsicht ist diese Art von forcierter Geschlechterstereotypie auch etwas, was man nicht so richtig beschreiben kann als im Rückzug begriffen, sondern eher etwas, was meiner Erfahrung gemäß doch eher populärer wieder wird. Der klassische Gleichberechtigungsfeminismus der 70er und 80er Jahre ist also durchaus nach wie vor in nicht ganz wenigen Bereichen aktuell. Erst recht natürlich in Bezug auf Phänomene wie sexuelle Gewalt, wo ja die entsprechende EU-Studie zu zum Teil relativ krassen Zahlen kommen, dann wie viele Frauen jeweils schon welche Form von sexueller Gewalt erlebt haben. Aber eine gewisse Unzufriedenheit mit der Forderung nach Gleichberechtigung im Sinne dieses von mir sogenannten 70er, 80er Jahre Feminismus, eine gewisse Unzufriedenheit scheint auch unter Feministinnen, Kritikerinnen, Kritikern des Geschlechterverhältnisses ja durchaus vorzuherrschen und nicht ganz zu Unrecht. Polemisch könnte man sagen, die Forderung nach Gleichheit, alles was es dafür gab, waren eben Merkel, Frauen in der Bundeswehr und institutionalisiertes Gender Mainstreaming. Und das kann es irgendwie auch nicht gewesen sein. Dieses Unbehagen ist dann wiederum auch so ganz neu nicht. Immer schon hat ja die feministische Bewegung, die Kritik der Geschlechterverhältnisse zwischen der Forderung nach Gleichheit, Gleichberechtigung und der nach Differenz geschwankt. Wie aber eben die Gleichheit immer auch das Moment hat, zur Anpassung an klassische männliche Normen zu tendieren, also die gleiche Scheiße, bloß geschlechterparitätisch, so eben nur spiegelverkehrt tendiert die Forderung nach Differenz, vielleicht noch fataler, zur Anpassung an die schlimmsten Klischees, die eigentlich so den übelsten Männerhirnen oder Frauen entsprungen sein könnten. Also die Identifikation von Weiblichkeit mit Natur, Mystik, Kitsch, Muttergöttin und gemeinsames Menstruieren in Menstruationshütten. Es gibt einen sehr schönen Text von Gabriele Göttler aus der sehr lesenswerten Zeitschrift Schwarze Boten über dieses Phänomen, am Beispiel von dem Superseller in den entsprechenden Szenen Häutung von Verena Stephan. Die Desillusionierung mit diesen beiden Zentralforderungen, diesen von Gleichheit und Differenz, und trägt selber so ein bisschen zu diesem Phänomen bei, was, wie gesagt, manche gerne Backlash nennen, denn es befördert natürlich genau die Frage, ist das wirklich das, wofür es sich zu kämpfen lohnt? Insofern eben als die Gleichheit und Differenz beides Formen sind, wiederum der Akkommodation an eine falsche Gesellschaft, sind sie eben zugleich Indiz, dass diese Gesellschaft auf Männerherrschaft oder Patriarchat zu reduzieren, wiederum unzureichend bleibt. Man kommt mit ihr nicht weit, sondern das bürgerliche Geschlechterverhältnis ist eben tatsächlich nur zu knacken über Rekurs aufs Ganze, das heißt vermittelt eben über die Kritik der politischen Ökonomie. Und das möchte ich im Folgenden ein bisschen skizzieren, und ich denke, da bleibt auch genug dann noch für die Diskussion übrig. Die Aufgabe würde ich gerne nochmal versuchen zu skizzieren an dem Problem, was ein so beliebter Begriff wie Patriarchat mit sich bringt. Wo der ganz unbenommen bestimmte Phänomene trifft, eben gerade von die skizzierten, in denen es um so etwas wie die männliche Verfügungsgewalt in der Ehe über Geld, Berufswahl und Körper der Frau gilt, suggeriert er doch zugleich etwas wie eine ungebrochene Kontinuität von Verhältnissen aus einer Zeit, für die der Begriff Patriarchal tatsächlich weithin als gar nicht polemisch, sondern beschreibender Begriff anerkannt ist, also der antiken Welt bis heute. Und in diesem Begriff Patriarchat steckt ja gerade nicht zufällig das Wort Pater, also die Herrschaft des Vaters, des Paterfamilias, und nicht ein Wort, ganz im Gegensatz zu einem Wort zum Beispiel, das man ja auch bilden könnte wie Androkratie, was dann wirklich Männerherrschaft wäre, sondern diese Vaterherrschaft bezeichnet tatsächlich Verhältnisse sehr, sehr präzise und genau, in denen es etwas gibt wie die Oikos, das heißt eine geschlossene familiäre Einheit, die zugleich Produktion und Reproduktionssphäre umfasst. Das heißt, eine wesentlich landwirtschaftlich geprägte durch gesellschaftliche Formation, in der einer über diese geschlossene Einheit von Familie, Angehörigen, Sklaven oder später Leibeigenen oder noch später Knechten und Mägden herrscht und dessen Wort dann Gewicht, Befehl, sozusagen gesellschaftliche Autorität par excellence ist. Diese Verhältnisse hat in der Tat die bürgerliche Gesellschaft natürlich vorgefunden. Man könnte sie vielleicht als glücklichen Fund bezeichnen, aber eben auch doch angeeignet, einerseits als Reservat eines gewissen vorbürgerlichen, rechtsfreien Zustandes, andererseits aber eben wiederum wesentlich transformiert. Es ist eben kein Zufall, dass es so etwas nicht mehr gibt wie die absolute Verfügungsgewalt des Pater Familias über seine Verhältnisse, weil er eben selber wiederum viel zu vielen Zwängen unterliegt und noch viel entscheidender, weil das, worauf eben diese geschlossene ökonomische Einheit im Wortsinne, also des Oikos verweist, aufgebrochen ist, gerade durch die Trennung von Produktion und Reproduktion. Das halt produziert wird ja nicht mehr zu Hause, sondern an einem ganz anderen Ort. Insgesamt verweist dieses Beispiel mit dem Begriff Patriarchat auf die Schwierigkeit der Analogiebildung, wenn es darum geht, also die Auswirkungen von Geschlechterverhältnissen zu beschreiben. Ein anderes Beispiel wäre das Begriffspaar Unterdrückung und Ausbeutung, das gerne verwendet wird, gerade wenn es darum geht, zum Beispiel um die sogenannte geschlechtliche Arbeitsteilung. Das heißt, der Mann geht arbeiten, die Frau kümmert sich um Haus und Kinder. Das wird eben in den entsprechenden Analysen relativ gerne sowohl Unterdrückung als auch Ausbeutung genannt. Mal so, mal auch beides zusammen, obwohl die beiden Begriffe ja sehr verschiedene Verhältnisse beschreiben. Unterdrückung als tatsächlich ein ganz unmittelbares Moment, also von Zwangsarbeit, von unmittelbarer Herrschaft, während die Ausbeutung ja gerade ein Verhältnis nach Marx von formal Gleichen ist, wo gerade der freie, gleiche und gerechte Tausch dafür sorgt, dass der eine mit sich die Mehrarbeit des anderen aneignen kann. Mit anderen Worten, während das Wort Unterdrückung ein Verhältnis von Subjekt zu Objekt bezeichnet das Verhältnis Ausbeutung eins von Subjekt zu Subjekt, von Menschen, die tatsächlich miteinander Verträge eingehen können, formal frei dabei sind und eben entscheiden, ich verkaufe dir meine Arbeitskraft und kriege dafür von dir Lohn. Und beide wollen daher auch nicht so recht auf das Verhältnis der Geschlechter passen, was daran liegt, dass dieses eben selber immer zwischen den Phänomenen von Subjekt zu Objekt und Subjekt zu Subjekt changiert, schwankt, schillert. Nehmen wir als Beispiel das Phänomen der Ehe, eine ja nun in der Tat vorbürgerliche Institution, die aber in der bürgerlichen Gesellschaft eine gewisse andere Bedeutung erhalten hat. Also in vorbürgerlichen Zeiten ist Ehe ja vor allen Dingen wirklich ein dynastisches Arrangement, eine Frage von Besitzverhältnissen und eine Frage der Vermittlung von verschiedenen familiären Wirtschaftseinheiten untereinander. Also das, was zum Beispiel, was bei Claude Lévi-Strauss in seinen Analysen dann Frauentausch heißt. Das heißt, die Patriarchen der verschiedenen Familien tauschen aus welchen Gründen auch immer Frauen untereinander aus, um Verbindungen zu stiften. Also der eine gibt die eine Frau in die Ehe und dadurch knüpft sich dann ein Band zwischen zwei verschiedenen Familien. Wer zum Beispiel die Serie Game of Thrones guckt oder noch besser die entsprechenden Bücher dazu liest, kennt dieses Phänomen auch daher zu Genüge. Während sich denn diese Funktion ja rituell immer noch weiter erhalten hat und am Anfang der bürgerlichen Gesellschaft auch real vor allen Dingen es um kalkuliertes Heiraten ging, rituell erhalten insofern, als ja immer noch in einer richtigen Traumhochzeit der Vater die Braut zum Altar führt und dort an den Mann übergibt, also genau in diesem Sinne von die Frau als Zirkulationsobjekt weiterreichen. Ist andererseits die Ehe eben tatsächlich in bürgerlichen Verhältnissen, wo ja sagen, das Vertragsverhältnis dominieren wird, selber zu einem Vertragsverhältnis geworden, wie es am schönsten, gerade auch in der Trockenheit, am schönsten bei Kant zum Ausdruck kommt, wenn er die Ehe ein Tausch zur wechselseitigen Aneignung der Geschlechtseigenschaften nennt. Also wo tatsächlich der Idee nach zwei Subjekte sagen, das, was ihnen eigen ist, dem anderen anbieten und im Tausch dafür dessen Geschlechtseigenschaften erhalten, zur gegenseitigen Lustbarkeit und mit anderen Worten, Ehe tatsächlich so etwas ist wie eine legitimierte Prostitution. Und während sich einerseits dieses Moment der Unterdrückung der Frau als Objekt auch insofern noch lange gehalten hat, zum Beispiel in der Ideologie des Familienernährerlohns, das heißt, dass die Gewerkschaften dafür gekämpft haben im 19. Jahrhundert, dass die Arbeiter tatsächlich genug Geld erhalten und nicht nur sich, sondern, das war immer geschlechtlich besetzt, auch Frau und Kinder ernähren zu können. Das heißt, Frau und Kinder selber der Leiblichkeit des Arbeiters zugeschlagen werden, die es mit seinem Lohn zu reproduzieren gilt, haben wir eben andererseits gerade durch die kapitalistische Produktion eine Tendenz, die genau diese sozusagen exklusive Ernährersituation unterminiert. Und Marx hat das mal so beschrieben: Also sofern die Maschinerie Muskelkraft entbehrlich macht, wird sie zum Mittel Arbeiter ohne Muskelkraft oder von unreifer Körperentwicklung, aber größerer Geschmeidigkeit der Glieder anzuwenden. Weiber- und Kinderarbeit war daher das erste Wort der kapitalistischen Anwendung der Maschinerie. Nun kann man natürlich über den Part mit der Muskelkraft ziemlich streiten, aber die historische Beobachtung, dass der Ausschluss der Frauen oder die weitgehende Reduktion der Frau tatsächlich auf ein Hausfrauendasein nicht etwa etwas ist, was aus vorbürgerlichen Verhältnissen kommt, sondern gerade erst im Verlaufe von Kämpfen des 19. Jahrhunderts institutionalisiert wurde, weil vorher gerade Frauen und Kinder ganz besonders gerne als Arbeitskräfte für die in der Maschinerie verwertet worden sind. Das ist erstmal ein zumindest bedenkenswertes Phänomen. Das Vertragsverhältnis, was die Ehe sich dann vorgestellt wird, ist dann selber wiederum gleichzeitig ein in sich noch einmal paradoxes, weil dieses Vertragsverhältnis eben geknüpft ist an die Vorstellung von Liebe und Intimität, auch etwas, was als Leitbild sich erst im Laufe der bürgerlichen Gesellschaft eben durchsetzt. Und damit gerade die Verrechtlichung von etwas meinen soll, was zugleich als wesentlich unverrechtlich war, da unwillkürlich, schicksalshaft, ewiglich und so weiter imaginiert wird. Das heißt, wir haben ein Vertragsverhältnis, was etwas regelt, was sich sozusagen in der Ideologie gleichzeitig jeder Regelbarkeit entzieht und besonders paradox für ein Vertragsverhältnis der Idee nach eigentlich wieder auflösbar sein sollte. Es hat ja auch gedauert, bis Ehescheidung überhaupt so richtig möglich wurde. Und vor allem, gerade die Vertragspartner der Austauschbarkeit entheben sollte. Die Idee der Ehe ist ja gerade die, dass ich nicht kurzzeitig mal auch mit einer anderen Person meine Geschlechtseigenschaften tauschen könnte. Die merkwürdige Doppelbewegung von einerseits eben ein weiter mit Durchschleppen vorbürgerlicher, tatsächlich klassischer patriarchaler Verhältnisse und einer neuen Vorstellung von Geschlechterverhältnis, einer von wie auch immer genau gefasst zwei Subjekten, auf deren Fallstricke dann nochmal zu kommen wäre, findet sich dann auch in verschiedenen ideologischen Umrahmungen wieder. Die bürgerliche Ideologie par excellence, der Protestantismus, am besten in seiner extremen Form von Puritanismus, ist ja und nicht ganz zu Unrecht verschrien als eine besonders üble Form von Triebunterdrückung und damit eben traditionell natürlich auch immer verknüpft mit Misogynie, also Frauenhass, insofern Frauen geschichtlich ja immer über Männer die größere Triebhaftigkeit zugesprochen worden ist. Ich weiß nicht, in der Antike, es gibt so solche Zahlenverhältnisse, die dann schon antike Naturwissenschaftler ausrechnen, wie viel sexuell triebhafter die Frau als der Mann ist, irgendwie 7-mal oder 10-mal oder so. Und insofern waren natürlich diese puritanischen Vorstellungen von gegen Ausschweifung, für Arbeit, für sich zusammenreißen, für Sparsamkeit und Fleiß und Ehrgeiz und gegen jede Art von sich gehen lassen, natürlich immer mit jener Ablehnung alles Weiblichen, alles was an Sex erinnert und so weiter verknüpft, wie man es denn heute in einer schon karikaturhaften Form in den evangelikalen Erweckungsbewegungen wiederfindet. Der gleiche Puritanismus aber auch erlaubt sozusagen eine Entkopplung beider Geschlechter von ihrem Körper, insofern der Körper eben das verworfene, triebhafte, böse ist, die es eben auch Frauen ermöglicht, nicht auf dieses Schicksal der Körperlichkeit verwiesen zu sein, sondern eben tatsächlich zumindest in bestimmten Bereichen auch als geistiges Wesen sich ausdrücken zu können, zum Beispiel, und zwar nicht nur, also auch schon im 19. Jahrhundert, ja nicht nur als Krankenschwester oder was es da noch so als weibliche Tätigkeiten gibt, sondern eben auch, es gab immer irgendwie Schriftstellerinnen, Naturforscherinnen und so etwas. Das heißt, die gleiche Triebunterdrückung, die sich traditionell gegen Frauen richtet, ermöglicht zugleich der Frau selber ein Aktionsfeld, sich als die tugendhaftere gar als der Mann darzustellen. Und das ganze 19. Jahrhundert wimmelt sozusagen von Bildern von tugendhaften Frauen, die Männer an ihre Pflichten erinnern, die von der Prinzessin Luise von Preußen zum Beispiel, die dann während der napoleonischen Besatzung ausharrt, und alle solche Frauengestalten, die gerade gegen die bisherige Identifikation von Weiblichkeit und Körperlichkeit sich wenden und geradezu unkörperlicher als die Männer werden. Das heißt, guck mal, lass ich noch schon. Die Widersprüchlichkeit im Verhältnis der Geschlechter unter bürgerlichen Bedingungen könnte man vielleicht so auf den Punkt bringen, dass die bürgerliche Gesellschaft sich selber zugleich mit ihren Mitteln und ihren Ideologien ihr anderes organisiert, also ein Reservat, in der ihre Regeln, Gesetze nicht oder nur auf eine komische Art verwandelt Geltung besitzen. Wo genau das, genau zum Beispiel der Anteil, der den Frauen traditionell, jedenfalls in dieser Hausfrauenrolle zugewiesen wird, an der Reproduktion der Gattung, zugleich aus der gesellschaftlichen Organisation dieser Reproduktion und den kapitalistischen Produktionsverhältnissen herausfällt, gerade eben nicht um des Geldes willen, sondern um der Liebe willen getan werden muss oder um der Pflicht willen, in der überhaupt eigentlich plötzlich alles ganz anders sein soll als sonst so in der Gesellschaft, wo die Menschen dann, wie es so schön heißt, wirklich ganz Mensch sein können, ganz Mann und ganz Frau und nicht abstrakte Funktionswesen. Das ist, wenn ich es richtig verstehe, auch ungefähr das, was zum Beispiel Roswitha Scholz in ihrem Wertabspaltungstheorem versucht zu formulieren, also diese Organisation eines von der Gesellschaft organisierten, ihr inkorporierten und zugleich externen Bereiches, in der, damit der Wert sich verwerten kann, die Regeln der Wertverwertung ausgesetzt sind. Es gibt, glaube ich, trotzdem ein paar Probleme in dieser Theorie und auf einen werde ich auch gleich nochmal kommen. Ich möchte aber zunächst mal diesen Gedanken noch ein Stück weiter verfolgen, dieser paradoxen Organisation, für die das Geschlechterverhältnis steht. Insofern wir dieses widersprüchliche Moment etwas sozusagen nach Gesetzen aus dem Geltungsbereich dieser Gesetze auszulagern, im Subjekt, in den Subjekten, die sich dort begegnen, selber wiederfinden. Subjekt sein heißt ja in der bürgerlichen Gesellschaft ein abstrakt allgemeines Individuum zu sein. Das hat Marx ja in seinem Aufsatz zur Judenfrage, der aus anderen Gründen etwas berüchtigt ist, aber in der Hinsicht wirklich sehr gut, sehr schön dargestellt. Das heißt, Subjekt sein meint, alles, was einen als besonderes Individuum betrifft, abzustreifen, seine Herkunft, seine Bedürftigkeiten, Interessen, die Stellung, die jeweilige Stellung in der Produktion und damit letztendlich auch die eigene Geschlechtlichkeit. Das bürgerliche Subjekt als abstrakt allgemeines ist eben immer einerseits geschlechtlos, weil es Geld nicht weiß, wer es ausgibt, weil es für die Geltung dieses Geldes keinen Unterschied macht, weil auch als Citoyen, als Staatsbürger das Kreuz des einen genauso viel gilt wie das Kreuz der anderen. Und zugleich aber hat dieses bürgerliche Subjekt immer das Problem, dass es als bloß abstrakt allgemeines, als ganz und gar nicht Besonderes, als bloßer Zurechenpunkt von Staat und Geld, von Verantwortung und freiem Willen, ein bloßes austauschbares Rädchen im Getriebe wäre, was nicht nur gleich ist, sondern eben auch gleich mit allen anderen, sondern eben deswegen auch gleichgültig. Weswegen es immer etwas Besonderes braucht, um es für sich ins Feld führen zu können. Das Kapital soll schon mich verwerten und nicht die anderen. Meine Waren sollen gekauft werden und ich will schon das kaufen, was mir gefällt und was nicht allen anderen. Und die diese, es muss also zugleich immer diese Allgemeinheit, diese abstrakte Allgemeinheit, die es verkörpert, konterkarieren, sich als ein Besonderes aufführen. Und eine Funktion des Geschlechterverhältnisses scheint es zumindest erstmal zu sein, das sozusagen auf die beiden Geschlechter aufzuteilen. Während die Männer, wie ja schon in verschiedenen Sprachen der Name Mann sagt, also Lom oder Man, zugleich eben immer Mann und Mensch bedeutet, also das besondere Geschlecht und das Allgemeine der Gattung, wie die Kleiderordnung der Geschlechter eben anzeigt, wie es wonach die Männer zu aspirieren haben, nämlich alle möglichst einen schwarzen oder grauen Anzug tragen, ist es eben den Frauen dann vorbehalten, diese je Besonderheit auszustellen, sich bunt zu machen, unverwechselbar und einmalig und damit eben auch dann wiederum auch in der ihnen zugewiesenen Sphäre den Männern eben einen Raum zur Verfügung zu stellen, wo, wie es in ganz vielen Untersuchungen hat, wo auch die Männer dann sagen, ja, da, wenn ich dann zu Hause bin und meine Arbeit hinter mir gelassen, dann bin ich nicht mehr Funktionsträger, dann bin ich nur noch Mensch. In gewisser Hinsicht könnte man ja sogar sagen, diese Separatsphäre der Privatheit, die den Frauen zugewiesen ist in der klassischen Teilung der Geschlechter und für die sie zugleich symbolisch stehen, ist gerade indem sie aus dem üblichen Lauf der Wertverwertung, der Kapitalverwertung herausfällt, die beste Reklame für diese. Ob es nun eben in Gestalt der Trophy Wife ist, die der erfolgreiche Manager eben vorführen kann, der Conspicuous Consumption, also der besonders auffälligen geschmacksbeweisen Konsumption, also Geldausgabe, die üblicherweise ja die Frau zu organisieren hat, oder überhaupt in der Sinnstiftung, die eben diese Privatsphäre leistet. Nicht, das ist der Grund, warum ich überhaupt arbeiten gehe, warum ich mich den ganzen Tag abrackere als Mann, damit meine Frau es gut hat und meine Kinder es einmal besser haben werden und so. Ich tue das ja alles nicht für mich, sondern nur für die anderen. Stellt es eben sozusagen die besonders sinnlich evidenten Anreize zur Schau, für die Kapitalverwertung sich eben lohnen soll. Von Adorno gibt es da ja die finde ich sehr schöne Beobachtung, dass gerade diese Verbannung von Frauen in den Raum des Privaten, der Reproduktion, der Intimität und so weiter nicht heißt, dass diese weniger vergesellschaftet wären, sondern eigentlich genau als sagen diese Reklameträgerinnen mehr vergesellschaftet werden, nicht zuletzt auch deswegen, weil ihnen die Möglichkeiten vorenthalten werden, die Männer dann haben, sich gegen dieses Verhältnis eben auch abzugrenzen. Gleichzeitig aber, und das ist ja auch Thema der schon erwähnten Sitcoms, und diverser Erzählungen von Xantippe und Sokrates an, ist natürlich dieser Bereich der Privatheit auch immer einer, aus dem die Männer ganz schnell raus müssen, weil es so gruselig ist, da versumpft man so, da weiß man eigentlich gar nicht, woran man ist und man muss da schnell wieder raus, aus dieser Asozialität des Paares zurück eben dahin, wo Gesetz und Form und so etwas herrscht. Überhaupt wäre es eben falsch, und das halte ich für sehr entscheidend aus dem, was ich eben versucht habe, so ein bisschen grob, schlaglichartig auszuführen, ein Yin- und Yang-Verhältnis zu machen. Nur also so, wie es ganz häufig in kritischen Theorien über das Geschlechterverhältnis passiert. Männer stehen für das, Frauen stehen für das, Männer für Kultur, Frauen für Natur, Männer für Produktion, Frauen für Reproduktion. Weil dieses Verhältnis eben in sich gleichzeitig wieder so angelegt ist, dass sie genau diese Trennung unterminiert und dass vor allen Dingen die Identifizierung mit je einer von diesen beiden Rollen nie wirklich hundertprozentig funktionieren kann. Nehmen wir noch einmal zum Beispiel die Identifizierung mit dieser Position des abstrakt universalen Subjektes als Mann, die ja gerade eine Geschlechtslose sein soll, weil alle Körperlichkeit aus ihr herausfallen soll und zugleich eine ist, die sich nur auf die ganz bestimmte geschlechtliche Körperlichkeit stützen kann. Mehr noch, zum echten Mannsein gehört ja gerade nicht nur über dem triebhaften, körperlichen und so weiter drüber zu stehen, sondern sich ihm bei Zeiten auch immer zu unterwerfen. Also eigentlich gar nicht mehr anders können, wenn irgendwo ein schöner Frauenkörper auftaucht. Und dann gibt es diese T-Shirts, die das so schön auf den Punkt bringen, wo dann so ein Pfeil auf den Penis zeigt und da steht, ich will nicht, aber er will. Wo also alles an das komplette Gegenteil von dem souveränen, sich im Griff habenden Subjekt inszeniert wird. Genauso umgekehrt, und das hatte ich ja schon erwähnt, dass Weiblichkeit, die ja so gerne mit Natur assoziiert wird, wegen Gebären und Säugen und Menstruieren und sowas, gleichzeitig eben immer auch für absolutes Gegenteil steht. Ob nun in Form von Verkörperung von Tugendhaftigkeit oder eben auch in Verkörperung von Schönheit. Und es gibt eine sehr, denn Schönheit ist ja gerade nichts von Natur kommendes, sondern, das wissen alle, die sich daran versuchen, eine ziemliche Kulturarbeit. Man könnte statt also sich das Verhältnis der Geschlechter als eins vorzustellen, in der alles schön säuberlich aufgeteilt ist und sich komplementär zueinander verhält, ist eigentlich sein letzter Dreh, sein letzter Trick. Und das hat eben etwas zu tun mit dieser widersprüchlichen Konstitution, dass gerade seine Widersprüchlichkeit dafür sorgt, dass einerseits alle immer versuchen, ihm Genüge zu tun, also ihm also wirklich das zu sein, was es vorgibt, männlich, weiblich, und andererseits, dass genau das nie und nimmer möglich ist. Das ist also dass man notwendig an diesem Anspruch scheitern muss und dass es daher so wunderschön funktioniert wie die berühmte Karotte vor der Nase des Esels, der man hinterher hecheln kann und an die man doch nie ankommt. Ich hätte jetzt noch ein paar Bemerkungen vorbereitet zur Frage der psychoanalytischen Deutung. Ich verschiebe das mal jetzt auf die Diskussion weitgehend. Möchte nur darauf verweisen, der Gedanke findet sich an verschiedener Stelle bei Freud, dem ja auch immer gerne vorgeworfen wird, er hätte ein besonders patriarchales Männer- und Frauenbild, der aber genau diese widersprüchliche, in sich widersprüchliche Konstitution zum Teil sehr exakt und genau nachzeichnet. Ob es nun darum geht, dass die Identifikation des Jungen mit dem Vater als eben handlungsfähiges Subjekt in der Subjektwerdung nur darüber funktioniert, sich selber als Unterlegenen wahrzunehmen, als einen, der mit dem Vater nicht konkurrieren kann, das heißt als einen gerade Schwachen und nicht handlungsfähigen. Oder noch schöner, wenn es darum geht, wie Hetero- und Homosexualität entsteht. Es gibt einen Aufsatz von Freud, wo er über einen Fall von der Entstehung weiblicher Homosexualität schreibt und wo er darstellt, genauso wie für Freud Heterosexualität nie etwas Natürliches war, sondern ein sehr komplexes Verhältnis von Identifikations- und Begehrensvorgängen, beschreibt er auch diese Entstehung von Homosexualität als eine von komplizierten Identifikations- und Begehrensvorgängen, deren entscheidender Punkt aber ist, dass die entsprechende Frau sich besonders massiv versucht hat, eben von ihrer Mutter abzugrenzen, was dann im entsprechenden Triebschicksal hieß, nie so zu begehren wie die Mutter. Das heißt also, statt Männer lieber Frauen zu begehren. Das heißt, wenn man es auf einen ganz kurzen Punkt bringt, ein Lesbianismus aus Misogynie oder Abwehr von Weiblichkeit. Und genau dieses widersprüchliche Moment verweist eben darauf, dass diese Identifizierung von Männlichkeit und Weiblichkeit nie hinhauen, sondern eben gerade weil sie immer auf Widersprüchen, auf Opferungen, auf etwas aufgeben, ohne etwas dafür wiederzubekommen, beruhen, so furchtbar katastrophisch verlaufen und trotzdem da gerade dadurch die Menschen eben immer im Griff behalten. Jetzt noch ein paar Bemerkungen, ein paar abschließende Bemerkungen darüber. Da wir ja nun nicht mehr eine Situation haben, wo Frauen, wie es im klassischen bürgerlichen Geschlechterverhältnis der Fall war, wesentlich auf die Privatsphäre beschränkt waren, auf die Reproduktionssphäre, wie ist das zu erklären, wie funktioniert das und was bedeutet das fürs Geschlechterverhältnis? Ich denke, es gibt sehr viele verschiedene Gründe, eine davon eben schon mal, dass so absolut war das Einsperren in die Reproduktionssphäre eh nie. Es hat eben immer diese weiblichen Karrieren gegeben, aber die waren natürlich früher viel, viel randständiger, als sie es heute sind. Und ein wesentlicher Grund, denke ich, hat damit zu tun, mit einem Wandel in der Produktionssphäre selber, wie zumindest in den entwickelten Industrieländern zu beobachten ist, und zwar seit, sagen wir mal, den 70er, 80er Jahren, also dem, was man dann so als Ende des klassischen Fordismus üblicherweise bezeichnet. Phänomenologisch könnte man das festmachen daran, dass diese Idealvorstellung des Kapitalisten als Patriarch, so der seinen Betrieb durch dick und dünn und alle Stürme steuert und immer das Ruder in der Hand behält, dass diese Vorstellung des Patriarchen als Leitbild wirklich komplett verschwunden ist oder nur noch für Mafiafilme taugt und anstelle dessen etwas getreten ist, was man so gerne, Stichwort Fußball, flache Hierarchien nennt. Fußball ist dafür überhaupt ganz hervorragend, solche Sachen zu bebildern, also die wo noch vor einigen 20 Jahren irgendwie so die Effenbergs rumliefen, die als Kapitän wesentlich ihre Aufgabe darin sahen, die jüngeren Spieler zusammenzuscheißen und ansonsten ein Typ zu sein, wie man im deutschen Fußball besonders flegelhafte Gestalten zu nennen pflegt. Haben heute eben Spieler wie Philipp Lahm das Sagen, die wirklich so Musterschüler in jeder Hinsicht sind, die nie irgendwie ein Schimpfwort entfahren würde oder die man gar mit Zigarette erwischen würde, sondern die eben ganz viel Wert auf Teamfähigkeit und so etwas legen. Und das ist eben natürlich etwas, was der Fußball dann auch aus überhaupt der Betriebsorganisation widerspiegelt, diese Fixierung auf flache Hierarchien, Schlüsselqualifikationen, Teamfähigkeit, also all das, was man gemeinhin in traditioneller Geschlechterstereotypie weibliche Eigenschaften nennen würde. Und es gibt ja verschiedene Studien, die eben auch tatsächlich von so etwas sprechen wie einer Feminisierung der Lohnarbeit. Ein sehr lesenswertes Buch ist zum Beispiel von Nina Powers, One Dimensional Woman. Und vielleicht noch, also um es noch einmal am Fußball zu machen. Ich erinnere mich aus meiner Zeit, als ich so klein war und 1983 gab es mein ziemlich unbedeutendes Länderspiel zwischen Deutschland und Schlag mich tot. Und Bernd Schuster, der damals begabteste deutsche Fußballspieler, ist nicht gekommen, weil seine Frau ein Kind erwartete. Daraufhin gab es einen Riesenskandal und alle haben gesagt, der darf nie wieder für Deutschland spielen. Der hat sich seiner Pflicht dem Vaterland gegenüber entzogen für sowas Affiges wie bei der Geburt seines Kindes dabei sein. Und gut 20 Jahre später bei der WM 2006 hat Jürgen Klinsmann, nachdem er nun gerade das Sommermärchen wahrgemacht hatte und Deutschland auf einen völlig unverdienten dritten Platz geführt, erklärt, er mache nicht mehr weiter als Bundestrainer, weil er so ausgezehrt ist und weil er außerdem mehr Zeit für seine Familie braucht. Und statt also, dass der eben wie ein Bernd Schuster damals als Vaterlandsverräter vom Hof gejagt wurde, gab es allgemeine Anerkennung und das ist wirklich ein mutiger Schritt und ganz toll. Und die FAZ schrieb dann, da könnte sich manch ein Spitzenmanager eine Scheibe von abschneiden. Das fand ich zumindest einmal bemerkenswert. Diese Feminisierung von Lohnarbeit hat natürlich etwas anderes zu tun damit, wie überhaupt in den Metropolen noch produziert wird. Und das heißt wiederum, dass die klassische körperliche Arbeit, die auch so identitätsstiftend ist, in vielerlei Hinsicht für Männerkörper, ne, der Stolz auf die Bauarbeitermuskeln und die Staublunge aus von 60 Jahre, nee, 40 Jahre unter Tage oder sowas, die gibt es ja kaum noch. Oder wenn, dann eher so als museales Relikt, was noch durch Subventionen am Leben erhalten wird, weil das alles in die Peripherie und bemerkenswerterweise auch dort nicht selten aus den verschiedensten Gründen vor allen Dingen auf Arbeiterinnen ausgelagert wird, während lohnabhängig sein in erster Linie heutzutage so etwas wie Affektverwaltung meint. Das heißt, Dienstleistungen ganz unmittelbar betreiben oder zumindest sich wie ein Dienstleister verhalten, als Ich-AG, wie gesagt, im Team sich einbringen und wie der ganze Dreck eben so heißt. Das ist natürlich können die entsprechenden Tätigkeiten immer noch fast genauso körperlich zehrend sein, aber ein Programmiererrücken ist halt nichts, worauf man stolz ist, sondern das ist dann eher etwas, was anzeigt, dass Mann oder auch Frau halt nicht genug an sich gearbeitet hat, sich nicht genug eingebracht hat, nicht genug an sich selbst gedacht auch, nicht auch mal die Seele baumeln lassen und so, sondern dass man vielleicht einfach nicht mehr so richtig up-to-date ist, nicht mehr wirklich der Aufgabe gewachsen. Und insofern funktioniert der Körper insgesamt weniger als Arbeitsmittel, als etwas, womit man sich identifizieren kann, als das, was man eben ist, weil das dafür sorgt, dass ich am Leben bleibe, sondern vor allen Dingen als Klotz am Bein, als Störenfried, als ständige Drohung des Scheiterns. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht ständig sich alles um Körperlichkeit drehen würde, insofern, als man ihn herrichtet, genau zum Sinnbild vom Gutdraufsein. Also eben genau diese Arbeit an mich selbst. Zeigen, wie im Einklang mit mir selbst ich stehe, durch guten Sex, guten Sport, gute Meditation, guten was auch immer. Aber Körper ist denn vor allen Dingen in diesem Sinne ein Emblem, ein Markenzeichen, was man für die eigenen immateriellen Eigenschaften, die eigentlich verlangten, eben jene Schlüsselqualifikationen herrichtet. Und je symbolischer der Körper eben wird, desto mehr wird er als realer gefürchtet. Wie Körperlichkeit in einer bestimmten Hinsicht immer schon ein Sinnbild für Abhängigkeit, für Heteronomie war, weil man eben der eigenen Körperlichkeit nicht entrinnen kann, weil sie irgendwann verfällt und dann war es das mit dem Subjektsein und überhaupt mit allem. So steigert sich genau diese Wahrnehmung von Körperlichkeit als Inbegriff von Heteronomie, von etwas, über das ich keine Gewalt habe, was sich eben meiner ganzen Arbeit an mir selbst entzieht. Und das hat eben Auswirkungen auch aufs Geschlechterverhältnis. Insofern eben dieses Geschlechterverhältnis natürlich immer über die Körper vermittelt war, genau in dem Sinne von Identifikation und Abstoßung, dass immer der eine Körper den anderen widergespiegelt und dessen Identität markiert hat. So bedeutet heute die Angst vor Körperlichkeit überhaupt auch eben eine Angst vor jeder Form von körperlicher Geschlechtlichkeit, solange sie sich eben nicht als Identitätsausweis verwerten lässt. Das drückt sich in, denke ich, sehr vielen verschiedenen Symptomen oder Formen aus. Sei das nun in Theorien, die den Körper auflöst, in das Phantasma einer reinen Sprache, eines Diskurses oder eines Informationsstrangs. Materialisierte DNA, aber auch noch auf ganz andere Art, nämlich in eine, ich denke, doch nochmal neuartige Form von bürgerlicher Geschlechterapartheid. Ich weiß nicht, ob jemand von euch diese Büchlein kennt, die so Megaseller sind, warum Frauen nicht einparken können und Männer keine Socken in der Schublade finden oder so. Heißen die immer von so einem Ehepaar. Und es ist durchaus ganz bemerkenswert, sich das mal durchzulesen, weil es argumentiert dann eben so mit biologischen Gegebenheiten, dass Frauen haben eben kein räumliches Wahrnehmungsvermögen oder Weitenwahrnehmungsvermögen, weil die halt immer früher in der Höhle alles schön gemacht haben und kuschelig. Und die Männer dann eben auf die Jagd gegangen sind. Und deswegen können die total gut räumliche Wahrnehmung, aber dafür können die total schlecht Kommunikation, weil die dann eben nach dem erlegten Mammut vor allen Dingen gerne zusammen mit ihren Jägerkumpels am Lagerfeuer saßen und schwiegen. Und so war das damals und so ist das im Prinzip heute. Und die Weibchen machen halt die Höhle schön, aber die Männer möchten gerne am Lagerfeuer mit ihren Kumpels sitzen. Und eigentlich ist die Lehre aus all diesen Bestsellern, dass Männer und Frauen einfach wirklich, wie heißt es, zwischen die Einkommen vom Mars, die anderen von der Venus, die sollten sich wirklich besser aus dem Weg gehen, weil sie sich echt nichts zu sagen haben. Das ist auch nicht böse und nicht schlimm, das macht alles nur entspannter und besser und es gibt keinen Stress und überhaupt flutscht alles dann wunderbar. Wenn man die Geschlechter nur möglichst weit trennen würde und am besten dann vielleicht, um das Aussterben der Gattung zu verhindern, ein bisschen In-vitro-Fertilisation betreibt. Von ferne könnte das vielleicht an ein bisschen erinnern an Traumvorstellungen einer bestimmten Form von Radikalfeminismus, die, glaube ich, auch schon einigermaßen ausgestorben ist. Aber vor allen Dingen wirkt es doch ein bisschen traurig. Das Verhältnis der Geschlechter, genauer die Idee der geschlechtlichen Liebe, die ihm in ihrer bürgerlichen Form eben immer eingeschrieben war und auch schon davor irgendwie immer mal aufflackerte, hat ihm trotz allem Furchtbaren, was Männer, Frauen eben angetan haben, auch immer ein bisschen was Utopisches gehabt, eben von Odysseus bis zu von Odysseus und Penelope bis eben zu Adam und Eva aus John Miltons Paradise Lost, in der die Geschichte vom Sündenfall nämlich um sozusagen die radikale Asozialität des Paarverhältnisses nochmal zu unterstreichen, so erzählt wird: Eva hat aus Gründen, die nicht viel zur Sache tun, in den Apfel gebissen, der sie für immer von Gott trennen wird, weil sie jetzt Bewusstsein hat. Und Adam ist jetzt vor der Entscheidung, was soll er tun? Und er beißt natürlich auch entschlossen in den Apfel, weil er lieber auf Ewigkeit von Gott getrennt wäre, als auch nur eine Minute von seiner Geliebten. Und wenn es mit sowas vorbei wäre, wäre es halt ein bisschen schade drum. Dankeschön.